Dejemy nam strony, dejemy i strony. Er war zu spät, war zu spät. Der Junge namens Johnny. Er war zu spät, war zu spät. Der Junge, dessen Name Johnny war. Ich hab keine Zeit, keine Zeit. Keine Zeit, Wichtigkeit. Ich hab keine Zeit, keine Zeit. Heute hab ich eine Wichtigkeit. Er war zu spät, war zu spät. Der Junge namens Johnny. Er war zu spät, war zu spät. Der Junge, dessen Name Johnny war. Was ich soll, was ich soll. Find ich toll, find ich toll. Was ich muss, ist ein Genuss, ein Genuss. Und was ich kann, was ich kann. Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann. Ja, was ich kann, was ich kann. Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann. Was ich muss, ist ein Genuss.